Einheit 7. C. Übung 2c. Haben Sie während Ihrer Umschulung auch gelernt, mit den verschiedenen Maschinen umzugehen? Natürlich. Ich habe auch gelernt, wie man die Maschinen wartet. Das ist gut, denn unsere Mitarbeiter müssen ganz unterschiedliche Maschinen selbstständig bedienen können. Was sind Ihre Stärken? Ich bin sehr zuverlässig und arbeite gern in Teams. Ich weiß nicht, ob Sie die Max Huber GmbH kennen. Ich habe mir natürlich Ihre Internetseite angesehen. Dann wissen Sie ja, dass wir ein kleines, familiengeführtes Unternehmen sind. Die Firma gibt es schon seit mehr als 40 Jahren. Zurzeit haben wir ca. 40 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Für unsere Kunden planen, bauen und pflegen wir Gärten. Das Betriebsklima ist bei uns sehr gut. Wir gehen alle sehr freundschaftlich miteinander um. Sie würden unser Team im Bereich Gartenpflege unterstützen. Haben Sie denn Fragen zu der Stelle? Ja, Sie haben in der Anzeige geschrieben, dass Sie eine sichere Stelle anbieten. Gibt es bei Ihnen auch im Winter für alle Mitarbeiter genug zu tun? Ja, auf jeden Fall. Lassen Sie uns zum Schluss über die Arbeitszeiten und das Gehalt sprechen. Wir arbeiten hier 40 Stunden pro Woche, von 7 bis um 15.30 Uhr mit einer halben Stunde Mittagspause. Es gibt bei uns keine Gleitzeit. Manchmal müssen unsere Mitarbeiter auch Überstunden machen. Diese werden natürlich bezahlt. Überstunden sind für mich kein Problem. Sie würden den Tariflohn bekommen. Das Einstiegsgehalt beträgt ca. 1.900 Euro pro Monat. Damit bin ich einverstanden. Ich glaube, die Arbeit bei Ihnen würde mir sehr gut gefallen. Es gibt noch einige andere Bewerber. Sie hören aber spätestens in einer Woche von uns. Vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Vielen Dank für die Einladung zum Vorstellungsgespräch. Ich würde mich sehr freuen, in Ihrer Firma arbeiten zu können. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Frau Sarif.